Kriminalhörspiel. Liebe Krimi-Freunde und willkommen bei Ost-West im Krimi-Doppelpack, der Krimi-Stunde der besonderen Art im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Clarisse Gosset. Schön, dass wir uns auch zwischen den Jahren, wie man hierzulande sagt, hören. Ich liebe diesen Ausdruck, zwischen den Jahren. Und zwischen den Jahren, das ist jetzt, und zwar mit zwei neuen alten Köstlichkeiten aus Ost und West. Ihnen ist sicherlich bekannt, dass die Weihnachtszeit eine sehr turbulente Zeit ist. Es wird zwar überall von Freude, Ruhe, Harmonie und Frieden gesungen, aber es ist bekanntlich die Zeit, in der es in den Familien am meisten kracht. Warum? Weil man so viel aufeinander hocken soll, zwischen zu reichem Essen, zu vielem Trinken, zu wenig Bewegung und Luft, da kochen bald alle Kessel hoch und es kracht. En passant möchte ich nur erwähnen, dass es in Frankreich nur einen Feiertag gibt und dass das vermutlich der einzige Grund dafür ist, dass es dort Weihnachten etwas weniger kriselt als hier. Leider müssen Sie, obwohl Sie Weihnachten gerade hinter sich haben, zurück zum 24. Dezember 1971. An diesem Abend spielt unser erstes Kriminalhörspiel von Richard Hay, das mit erstaunlichen 2 Minuten 45 Umhergehen im Raum beginnt und uns schnelllebigen Hörern einiges abverlangt. Schalten Sie nicht ab, die Action wird heiß. Wir in unserer Musik zum Vorweihnachtsabend das Brandenburgische. Der Junge wohl. Na, erstmal Whisky. Wolfi! Mein Gott! Oh. Weihnachten. Ein Radiokrimi von Richard Hay. Die Kollegen haben den Jungen an der Grenze geschnappt, wie zu erwarten. Weihnachten gerettet. Ich weiß nicht. Natürlich konnte er mit Papas Auto nicht umgehen. Schon gar nicht bei den augenblicklichen Straßenverhältnissen. Er ist kurz nach Mitternacht in der Innenstadt im Schaufenster einer Drogerie gelandet. Der Nachtwächter hat ihn noch weglaufen sehen. Beträchtlicher Sachschaden, Blutflecken im Auto. Entweder hat er sich beim Aufprall verletzt oder es ist das Blut seiner Eltern. Werden wir gleich wissen. Dann hat er sich eine Taxe zum Flughafen genommen. Der Junge mit dem getrockneten Blut an den Händen ist immerhin einigen Leuten aufgefallen. Auf die Idee, die Flughafenpolizei zu verständigen, kam natürlich niemand. Man wundert sich doch bei der heutigen Jugend über nichts mehr, erklärt mir ein Flugleiter. Wörtlich. Als der Junge hörte, dass kein Flugzeug mehr startet, egal wohin, hatte er gesagt, da fragte er, wann werden hier eigentlich die Mülleimer geleert? Wann die Mülleimer geleert werden? Als er hörte, morgens um 5, antwortete er nicht, nahm sich eine andere Taxe und fuhr nach Mainz. Und dann nahm er sich die dritte Taxe, fuhr nach Saarbrücken, an die Grenze. Tja, hatte eine Menge Geld bei sich, rund 2000. Blöder Hammel, seine Eltern umzulegen, wegen der paar Mark. Und ausgerechnet jetzt? Ich habe inzwischen die Bände abgehört. Und? Musik, Gesang, Freunde, Freundin, Kinderkram. Aber mir ist einiges nicht klar. Ach was. Mir genügt's, wir haben ihn, er war's und wir wissen, warum er es gemacht hat. Alles andere kann nach Weihnachten geklärt werden. Bloß die in Saarbrücken waren leider übereifrig. Die fahren uns den Jungen mit 3 Kollegen her. Jetzt noch? Sind schon unterwegs. Die Kollegen werden einen dicken Rochus auf mich haben. Vor 8, 9 heute Abend können die gar nicht zurück sein. Dabei habe ich ausdrücklich erklärt, zu Weihnachten ist bei mir nichts mehr drin. Absolut nichts. Ich muss sehen, dass ich dieses verdammte Parfum noch kriege, das meine Frau immer haben will und das ich letztes Mal vergessen habe. Da war sie deprimiert bis Mitte Januar. Diesmal hätte ich es beinahe schon wieder vergessen. Also, ich schaue mittags noch mal rein. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Hören Sie, Helga. Oder warum ihn Mülleimer auf einem Flugplatz interessieren. Nach Weihnachten, bitte, Helga. Ich habe einen vorläufigen Bericht ins Diktiergerät gesprochen gestern Nacht. Vielmehr heute früh um 3 als Gedächtnisstütze. Wenn Sie unbedingt wollen, hören Sie sich das mal an. Und geben Sie es dann Frau Mehl zum Abschreiben. Bis gleich. Wie Lage der Leichen und Wohnungsplan auf beigefügter Skizze. Mutmaßlicher Täter Rolf Schoberer, 15 Jahre, 11 Monate. Vater Franz Schoberer, 45, Verpackungsmaterial en gros und en detail. Mutter Clara Maria, geborene Wilke, 35. Der Vater wird als ernst und verantwortungsbewusst geschildert, aber durchaus aufgeschlossen gegenüber den Problemen des modernen Lebens. Er ist im Vorstand der Lukas-Gemeinde. Das Verhältnis zu seinem einzigen Sohn Rolf war nach übereinstimmenden Aussagen von Pfarrer, Lehrern und Nachbarn gut. Als Rolf anfing, Gitarre zu spielen, schenkte ihm der Vater ein Bandgerät, damit Rolf seine Fortschritte kontrollieren könne. Siehe Aussage von Frau Bender. Dem Vater lag jedoch daran, dass sein Sohn nicht dem modischen Trend zur Verweichlichung erliege. In diesem Sinn soll er sich einmal geäußert haben. Siehe Aussage von Pfarrer Huber. Also nahm er Rolf schon früh mit auf die Jagd. Er hatte im Taunus bei Oberreifenberg zusammen mit dem Rechtsanwalt Böhrmann ein Revier gepachtet. Nachmittags im Sommer, wenn das Wetter es erlaubte, schossen er und Rolf im Garten seines Hauses mit Kleinkalibergewehren auf Scheiben. Nicht immer zum Vergnügen der Nachbarn. Beide waren Mitglieder im Tennisclub Blau-Weiß. Ja, die Mutter wird als ruhige, freundliche Frau geschildert. Scheint, die Eltern haben sich gut ergänzt. Die Ehe wurde allgemein als vorbildlich angesehen. Mutmaßlicher Tathergang. Schober und seine Frau hatten am Nachmittag des 23. Dezember gegen 18 Uhr letzte Weihnachtseinkäufe getätigt und dabei Freunde getroffen, mit denen sie im Restaurant Ebermeier anschließend zu Abend aßen. Zeugen Dr. Clemens Wörmann und Frau. Rolf hatte die Zeit von etwa 18 bis kurz vor 21 Uhr im Zimmer seines Freundes Anton Bender verbracht. Zeugenaussagen von Anton Bender und seiner Mutter liegen vor. Frau Bender brachte in der fraglichen Zeit die beiden kleinen Schwestern von Anton zu Bett und schmückte anschließend den Weihnachtsbaum. Die beiden Jungen haben geraucht, jeder eine Flasche Bier getrunken und Schallplatten gehört. Kein Indiz auf Haschisch- oder Marihuana-Konsum. Anton Bender bestreitet glaubhaft eine Verabredung zwischen ihm und Rolf Schoberer, sich Geld zu beschaffen, um gemeinsam von zu Hause zu fliehen. Sie hätten sich nur, wie schon oft, lustig gemacht über Weihnachten, über den ganzen Verkaufsrummel. Aber sie hätten doch mit Unbehagen festgestellt, dass sie jetzt mit ihrer Weigerung, Eltern oder Geschwistern auch nur die geringste Kleinigkeit zu schenken, ziemlich blöde dastünden. Vor allem, wo sie ihr ganzes Taschengeld sozusagen vorsätzlich, um nicht in letzter Minute noch in Versuchung zu fallen, doch Geschenke zu kaufen, für Kino, Schallplatten und Zigaretten ausgegeben hätten. Möglicherweise ist hier das auslösende Motiv zu suchen. Jedenfalls hat Rolf nach seiner Rückkehr gegen 21 Uhr den Schreibtisch seines Vaters aufgebrochen. Sicher hat er ja ursprünglich gehofft, die Spuren dieses Einbruchs beseitigen zu können, aber er muss sich sehr ungeschickt angestellt haben. In der Nähe des Schlosses der rechten Schreibtischtür sind große Stücke Holz abgesplittert. Das Schloss selbst ist stark beschädigt. Das Geld lag wohl griffbereit, denn im Innern der einzelnen Schreibtischfächer ist keine Unordnung festzustellen. Es ist anzunehmen, dass Rolf ursprünglich nur eine relativ bescheidene Summe stehlen wollte. Eben ausreichend für ein paar Geschenke. Nach den irreparablen Beschädigungen, die ihm beim Einbruch unterliefen, war ihm klar, dass nichts ihn davor bewahren konnte, vor seinen Eltern als Dieb dazustehen. Diese Schande wollte er nicht auf sich nehmen. Erst in diesem Augenblick wird er sich zur Flucht von zu Hause entschlossen und das ganze Geld an sich genommen haben, das er am Schreibtisch vorfand. Laut Aussage des Prokuristen der Firma Schoberer hielt Franz Schoberer immer rund 2.500 Mark in bar in seiner Wohnung. Für besondere Fälle. Es ist anzunehmen, dass Rolf das Bandgerät aus seinem Zimmer holte, um seinen Eltern eine letzte Botschaft zu hinterlassen. Vielleicht sogar, um sie um Verzeihung zu bitten. Aber dann wusste er nicht, was er sagen sollte. Plötzlich hörte er die Eltern kommen, vergaß, dass das Bandgerät noch lief, griff panisch zum Gewehr des Vaters, erschoss Vater und Mutter und floh. Die Eltern sollten lieber tot sein, als ihn neben dem aufgebrochenen Schreibtisch sehen. Ja, bitte abschreiben. Aber noch nicht zu den Akten nehmen. Fragen zu den Berichten des Kommissars. Wieso rennt jemand, der in aller Eile noch eine Abschiedsbotschaft sprechen will, dem aber nichts einfällt, dann nicht ohne Abschiedsbotschaft weg, wenn er die Schande, noch an Ort und Stelle gesehen zu werden, so sehr fürchtet? Warum geht er lange auf und ab und wartet? Wieso haben wir nicht gehört, wie Rolf panisch das Gewehr von der Wand riss? Müssen wir nicht vielmehr annehmen, dass Rolf schon mit dem Gewehr unter dem Arm hin und her ging? Dass er also auf die Rückkehr der Eltern wartete? Warum fragt er auf dem Flugplatz, wann die Mülleimer geleert werden? Was wollte er so schnell und so sicher wie möglich loswerden? Die 2000 Mark? Musste er deshalb auf den Flugplatz? Und dann, wenn er mit dem Auto seines Vaters nicht umgehen konnte, was hat er von 10 bis nach Mitternacht mit dem Auto gemacht? Wo ist er gewesen? Er wollte doch, nachdem er geschossen hatte, jemand anrufen. Wen wollte er anrufen? Rolfi! Mein Gott! 7? Ach, nochmal. Nochmal. So nicht gehen. Haben Sie Ihr Parfum? Ich bin auf der Treppe Malsch begegnet. Und? Was ist mit der Blutuntersuchung? Sie haben aus Saarbrücken das Ergebnis durchtelefoniert. Wir haben das geprüft. Danach ist das Blut an seinen Händen weder sein Blut, noch das Blut seiner Mutter, noch das Blut seines Vaters. Malsch hat da keinen Zweifel. Es ist auch kein tierisches Blut. Vielleicht ist er ja noch in einer Kneipe gewesen, hat Streit gehabt. Neumann ist da hinterher. Also? Also werden Sie jetzt weiter versuchen, diese Nummer herauszukriegen. Aber unser Apparat ist 15 Jahre alt. Schoberers hatten ein neues Modell. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Wählerscheibe dreht, ist da verschieden. Ich lasse Ihnen einen modernen Apparat bringen. Danke. Und Sie? Ich gehe jetzt in diese Drogerie. Da ist es mit dem Weihnachtsgeschäft zu Ende. Vielleicht wühlen die Leute ein bisschen in den Trümmern und lassen mir das Parfum billiger. Der Besitzer erklärt, er kennt das Auto, das in seinem Laden gelandet ist. Mageres Ergebnis. Zweimal habe ich dieselbe hysterische Hausfrau gehabt, der irgendwas im Backofen verbrannt ist, die Gans oder die Plätzchen. Einmal einen mürrischen Burschen, der noch halb schlief, mich für seine Freundin hielt und mir versicherte, er habe letzte Nacht nur das Beste für mich gewollt. Dann eine weitere hysterische Hausfrau mit brüllenden Kindern im Hintergrund, die mit dem Weihnachtsbaum nicht zurechtkam und auf ihren Mann wartete. Und viermal hat sich niemand gemeldet. Könnte es diese Nummer sein? Könnte. Ja. Wo haben Sie die her? Herr Edgar Palz, Inhaber der Palzschen Drogerie, erinnert sich deshalb so gut an das Auto, weil es mit einer ungewöhnlichen Anzahl von Scheinwerfern bestückt war. 4 Normalscheinwerfer, 4 Nebelleuchten, ein beweglicher großer Suchscheinwerfer. Mit diesem Auto... Aber da muss doch sofort jemand hin zu dieser Nummer. Neumann stellt gerade die Adresse fest. Es handelt sich um eine Angestellte von Herrn Palz, eine gewisse Lieselotte Seebold, 24 Jahre. Sie hat kürzlich ihre Wohnung gewechselt und Herrn Palz war nur die neue Telefonnummer bekannt. Mit diesem Auto also kam gelegentlich eine junge Frau vorgefahren. Nach der Beschreibung Rolfs Mutter. Sie tätigte ein paar Einkäufe und schwatzte bei der Gelegenheit mit Lieselotte Seebold. Herr Palz hatte den Eindruck, dass beide Damen befreundet waren. Denn seit er Fräulein Seebold entlassen hat, vor etwa 6 Wochen, hat er auch Frau Schoborn nicht mehr gesehen. Warum hat er sie entlassen? Weil sie nach der Geschäftszeit im Fotolabor pornografische Fotos entwickelt hat, wie er behauptet. Ach. Ja, Palz sagt, er sei tolerant und jeder könne privat machen, was er wolle. Aber er wünsche nicht, dass seine Drogerie zu sowas benutzt würde. Er hat zufällig einen Abzug gefunden, der Fräulein Seebold nackt und in obszöner Haltung zeigte, so drückte er sich aus. Und Palz fand auch, dass zu viele junge Männer in die Drogerie kamen, um mit Fräulein Seebold zu schwatzen. Aha. Ja, aber Herr Palz legt Wert auf die Feststellung, dass er sich im Guten von Fräulein Seebold getrennt habe. So. Zum Beispiel benutzt er mit Fräulein Seebolds Einverständnis weiterhin den automatischen Anrufbeantworter, den sie besprochen hat, weil sie, wie Palz sagt, über eine angenehme Stimme verfügt. Sehr viele Kunden nämlich rufen bei ihm an und geben Bestellungen auf und vergessen immer wieder, sagt er, dass er wegen Personalmangels Dienstagnachmittag geschlossen hat. Personalmangel? Und dann schmeißt er die Seebold raus? Tja, Helga, was machen wir nun mit all dem? Ich hab's Ihnen so ausführlich erzählt, weil ich hoffte, Ihnen fällt was ein. Außer, ach und aha. Es sieht nämlich so aus, als sei das schöne Auto mit den neuen Scheinwerfern vorsätzlich durch die Schaufensterscheibe gefahren worden. Ich hätte Pelz fragen sollen, ob Frau Schoberer vielleicht nicht auch mal mit ihrem Sohn in die Drogerie gekommen ist. Verdammt, das hätte ich nicht vergessen dürfen. Ihr automatischer Anrufbeantworter der Drogerie Pelz. Liebe Kundin, Lieber Kunde, leider haben wir heute Nachmittag geschlossen. Da hören Sie es. Jetzt muss ich Neumann entschicken. Warten Sie, die Stimme kenne ich. Die habe ich gehört. Wo? Wann? Nicht einhängen. Hier auf dem Band. Warten Sie. Ich habe alles notiert. Hier, willst du dein Herz mir schenken? G12. Moment. Nicht so schnell nehmen. Und zwei. Willst du dein Herz mir schenken? So fang es heimlich an, dass unser Bein. Du musst mich nicht so anstarren. Ich meine das nicht persönlich. Ich singe das, weil es mir Spaß macht. Weil es ein schönes Lied ist. Ich gehe jetzt runter und helfe deiner Mutter beim Abendessen. Dieselbe Stimme, oder? Dieselbe Stimme. Ja? Ich hab die Adresse, Chef. Nichts wie hin. Wenn der Untersuchungsrichter anruft, Helga, sagen Sie ihm. Alles durcheinander gewühlt. Wirklich alles. Ich bin sicher, das hat mit diesen verdammten Fotos zu tun. Wenn ich nach 34 Dienstjahren noch einmal erleben würde, dass der Kaffee, den ich bestelle, heiß ankommt. Sticht man ein Mädchen tot, nur weil man ein paar Fotos von ihr will, die Puppe nackt zeigen? Das würde nicht mal einer aus ihrer Generation machen. Einer von den Jungs schon gar nicht. Sie sehen sich solche Fotos an, finden sie gut oder schlecht gemacht und dann reden sie von Fußball oder neuen Platten. Nicht mal einer aus meiner Generation. Nein. 6 tiefe Stiche. Was hat er sonst gesucht? Geld? War ihm das Geld aus Papas Schreibtisch nicht genug? Oder? Herr Schoberer hat sich das wohl etwas anders gedacht, als er seinem Sohn einen schönen Hirschfänger schenkte, als er ihm beibrachte, wie man schießt. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sitzen wir hier herum und warten, bis Rolfi kommt. Aber das sage ich Ihnen. Nur ein paar formale Fragen zur Person und so weiter und dann ab in die Jugendabteilung mit ihm. Bei mir ist Schluss, bis zum 27. Ich lasse mir durch diesen Burschen den Karpfen nicht verderben. Hat meine Frau inzwischen angerufen? Nein. Immerhin, ich habe ein Parfum. Zwar nicht das, was sie sich wünschte, aber es ist ein Parfum. Und was machen Sie über Weihnachten? Ich fahre zu meinem Freund. Der ist Arzt in Heidelberg. Natürlich hat er heute Nachtdienst. Vielleicht kriege ich noch den Zug um 17.40 Uhr. Ich komme nicht dahinter. Ich krieg's nicht zusammen. Wissen Sie, ich bin 55 und habe eine Menge erlebt. Dies ist ja nicht der erste Fall dieser Art. Ich sage Ihnen, irgendwas stimmt mit unserer Jugend nicht mehr. Die sind anders, als wir waren. Die sind irgendwie übergeschnappt. Den bekommt die Demokratie nicht. Wirklich. Da ist der Wurm drin. Und eines Tages werden wir mal alle von diesem Wurm aufgefressen. Sind Sie anderer Meinung? Ja. Ich halte das, was Sie da sagen, für potenziell faschistisch. Gott, Kind, Helga. Ich war nie in der Partei. Ich weiß. Dann sagen Sie mir, was mit diesem Rolfi los ist. Ja? Chef? Ja? Er ist da. Sie haben mich hier gründlicher durchsucht als in Saarbrücken. Er hat sich wie der Teufel gewehrt. 4 Mann mussten ihn halten. Sie haben noch was bei ihm gefunden. Was? Könnten Sie mal einen Moment runterkommen? Okay. Wieder eins von Neumanns Geheimnissen. Wenn der Untersuchungsrichter oder meine Frau anrufen... Ich versuche mal eine Erklärung. Bitte? Rolf wollte Geld, das ist sicher richtig. Aber nachdem er den Schreibtisch seines Vaters mit so viel Mühe aufgebrochen hatte, fand er in einer transparenten Tüte der Drogerie Pals diese Fotos, deren Anblick der taktvolle Kollege Neumann mir ersparen wollte, indem er sie rausrief. Fotos, die nicht nur Fräulein Sebold zeigten, sondern, und das war der furchtbare Schock für Rolf, auch seinen Vater und seine Mutter. Und alle drei nicht nur einzeln, sondern auch paarweise. Wissen Sie, was ich auffallend an den Fotos finde? Hier sehen Sie doch mal. Danke, ich habe alle genossen. Hier, Franz auf Lieselotte. Oder hier, Lieselotte auf Clara Maria. Und hier, Clara Maria auf Franz. Was haben alle gemeinsam? Ich möchte nach 34 Dienstjahren erleben, dass der Kümmel, den ich bestelle, mal eiskalt ankommt. Ja, was haben die gemeinsam? Einer von den Reihen fotografierte jeweils die beiden anderen. Aber ich verstehe den Jungen immer noch nicht. Ein Schock, naja. Und dann gleich drei Menschen totschlagen, was? Nein. Oder das hier. Und besonders das. Franz und Clara Maria. Die freundliche, ruhige Frau ist ja ungeahnt munter, finden Sie nicht? Nämlich, das hat ihnen Spaß gemacht. Allen dreien. In der Tat, darauf wäre ich nicht gekommen. Die waren sich einig in ihrem Vergnügen, das meine ich. Sie waren unter sich, in einer Welt, aus der Rolf völlig ausgeschlossen war. Natürlich, die hätten Rolf da mitmachen lassen sollen. Nein, aber sie hätten ihn nicht so erziehen sollen, dass diese Sache für ihn völlig undenkbar war. Ich verstehe. Sie hätten ihm bei Zeiten sagen sollen, pass auf, Junge, was Pornofotos sind, weißt du ja. Im Gegensatz zur älteren Generation regen sie dich nicht sehr auf. Du redest gleich wieder von Schallplatten oder Fußball. Aber eines Tages kann es dir passieren, dass du deine Eltern auf Pornofotos siehst. Sie hätten ihm bei Zeiten sagen sollen, dass jeder Mensch, auch eine Mutter, auch ein Vater, Bedürfnisse haben kann, die durch ein sogenanntes normales gesellschaftliches Verhalten nicht immer befriedigt werden. Die drei haben Rolf vorsätzlich belogen und verraten. Sie haben ihn allein gelassen. Sie haben ihm Eltern vorgeführt, die sie gar nicht waren. Das hat sie das Leben gekostet. Typisch ist doch das Verhalten von Lieselotte, die den Jungen mit diesem Schmachtlied anheizt und dann stehen lässt. Statt wie es sich für eine Freundin der Familie gehört, ihm zu helfen. Wie hätte sie ihm helfen können? Indem sie mit ihm redet, beispielsweise. Gut ist zu ihm. Fair. Am besten, indem sie mit ihm schläft. 15 Jahre, 11 Monate. Paragraph. Ach, was Paragraph. Die muss doch gesehen haben, was mit dem Jungen los war. Und wenn ein Mensch in... Ja? Chef, sollen wir ihn reinbringen? Wartet noch. Vielleicht wollte Rolf nach Entdeckung der Fotos wirklich zunächst abhauen. Vielleicht hatte er die Absicht, seinen Eltern auf Band eine vernichtende Anklage und Verurteilung zu hinterlassen. Dann muss ihm klar geworden sein, dass die Schande der Eltern damit nicht getilgt werden konnte. Er erschoss sie, er tötete Lieselotte, er rammte das Auto des Vaters in die seiner Meinung nach mitschuldige Drogerie Pals. Und während all dem trug er die Fotos, die niemand finden durfte, die Schande, die niemand erblicken durfte, zwischen Schuh und Strumpf bei sich. In der Hoffnung, irgendwo einen Platz zu finden, wo er sie unbeobachtet vernichten konnte. So kann's gewesen sein. So wird's gewesen sein. Vielleicht. Immerhin ganz gescheit, was Sie da sagen. Man müsste mit ihm reden. Bei ihm sein heute Nacht. Morgen. Übermorgen. Das fehlte noch. Sie wissen, ich schätze Ihren Enthusiasmus. Manchmal verführt er Sie zu unrealistischen Schlussfolgerungen. Ich werde den diensttuenden Gefängnisgeistlichen anrufen. Und Sie fahren nach Heidelberg und ich esse meinen Karpfen. Soll reinkommen. Sie hörten Weihnachten, Kriminalhörspiel von Richard Hay. Die Personen und ihre Sprecher waren sie, Christa Dubbert, er, Heinz Schimmelpfennig, Frau, Maria Majewski, Kriminalbeamter, Peter Uwe Arndt, Mann, Gerd Keller, Mädchen, Heidi Vogel, Sprecher, Josef Schnorrenberg, Regie, Richard Hay. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1971. Redakteur der Sendung, Hermann Naber. Na sowas. Papa, Mama und die Drogerieverkäuferin sind Lustbolde, die gerne ihre Heldentaten fotografisch festhalten. Wer hätte das gedacht? Und der Junge, der sich von seiner Trotzhaltung abwenden und alles wieder gut machen wollte, wird aufs Übelste bestraft. Ich hatte es Ihnen gesagt, es kommt harter Tobak auf Sie zu. Und auch die Auffassung von Sex mit Jugendlichen war anno 1971 denkbar locker, hatte doch im Westen Günther Ammen soeben sein umwälzendes Buch Sexfront geschrieben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, aber ich finde dieses Stück zutiefst traurig. Sie werden zu Recht einwenden, Krimis sind selten komisch. Das stimmt. Nun wollen wir schauen, mit was für Familienproblemen sich die Kollegen im Osten plagen. Und das Stichwort heißt ehrlich geteilt. Und Sie können sich beruhigen. Diesmal geht es nicht so blutig zu. Lassen Sie sich aber nicht täuschen von der wunderbaren Originalansage. Heute ist natürlich nicht Freitag, sondern Montag. Denn es ist ja Krimitag im Deutschlandradio Kultur. 1985 hatte der Rundfunk der DDR seinen Krimitermin eben freitags.

Wir brachten Ehrlich geteilt, ein Kriminalhörspiel von Jan Eick. Dramaturgie Joachim Herz-Glombitzer. Es spielten Andrea Solter, Heidrun Pertelwitz, Rainer Heise und Ralf Kober. Schnitt Dagmar Loke und Jörg Ulrich. Ton Birgit Nauck und Hannes Schreier. Regieassistenz Monika Buley. Regie Bert Bredemeier. Und jetzt, wie geht es weiter? Ich würde vorschlagen, die beiden Damen hauen mit dem schönen roten Wartburg nach Budapest ab und machen eine wunderbare Shoppingtour. Das hätte doch was, oder? Und die Männer, kriegen sie sich wieder ein? Schwer zu sagen und ehrlich gesagt schwer zu realisieren. Wenn Vertrauen einmal Putsch ist, ist es oft für immer Putsch. Aber ehrlich war wirklich niemand in diesem Stück und alle auf die eigenen Interessen bedacht. Immerhin haben sie am Anfang schön gedurtelt, wie immer, bevor es ums Geld geht. Ich hoffe, Sie haben diesen zweifachen Ausflug in die Vergangenheit genossen und möchte Ihnen zum Schluss eine kleine Überraschung reichen. Wir haben dieses Jahr mit dieser neuen Reihe Ost-West im Krimi-Doppelpack, die der Redakteur Thorsten Enders für das 25. Jubiläum des Mauerfalls ins Leben gerufen hat, so viel Zuspruch und Lob von Ihnen bekommen, dass wir beschlossen haben, sie fortzuführen. Immer am letzten Montag im Quartal können Sie sich dem doppelten Ost-West-Krimi-Genuss hingeben. Ich freue mich schon auf unser nächstes Rendezvous im neuen Jahr und wünsche Ihnen bis dahin den tollsten Rutsch, Freude, Glück, Liebe, Musik, Chanson, Lachen, Feuerwerk und auch ein wenig Zeit für sich. Einfach so zum Nachdenken. Alles Gute für Sie. Bis zum Frühling. Ihre Clarisse Cosset. Themen des Tages zusammengefasst gleich in Studio 9 Kompakt. Vorher aber noch ein Hinweis auf den Silvesterabend, an dem wir 3 Stunden Konzertmusik senden. Ab 20:03 Uhr eine Aufzeichnung aus der Kölner Philharmonie und schließlich die Wiederholung eines Musik